Scheu blickt der junge Soldat mit auffällig abstehenden Ohren und vollen Augenbrauen auf dem schwarz-weißen Passfoto. Der Obergefreite Johann Lukaschitz. Ludwig Baumann, Vorsitzender der Bundesvereinigung Opfer der Militärjustiz, hat das Foto von Johann Lukaschitz immer dabei. Das trage ich mit, weil es mein Freund ist und weil ich ihn nicht vergesse. Er war so freundlich, er war einfach ein warmer Mensch. Baumann, der im Zweiten Weltkrieg desertierte, hat Johann Lukaschitz im Militärgefängnis Torgau kennengelernt. Er hatte dicke Hand- und Fußfesseln, seine Gelenke bluteten, er musste zum Revier, ich habe ihn trösten wollen. Doch es half nichts. Lukaschitz wurde in ein Zuchthaus in Halle gebracht. Er wurde wegen Kriegsverrats zum Tode verurteilt. Der Grund? Lukaschitz hatte seine Kameraden nicht verraten. Sie hatten in seiner Truppe einen Militärrat gebildet, nach sowjetischem Vorbild. Der Kriegsverratsparagraf, er war im Militärgesetzbuch der Nationalsozialisten ganz oben zu finden. 1934 hatten sie ihn verändert, und zwar so, dass man ihn sehr flexibel auslegen konnte, meint der Militärhistoriker Wolfram Wette. Nehmen wir an, es gab in Österreich bewaffneten Widerstand gegen die nationalsozialistische Herrschaft. Auf der anderen Seite hat ein kleiner Gefreiter eine judenfreundliche Bemerkung in sein Tagebuch geschrieben. Ein Dritter hat gesagt gegenüber sowjetischen Kriegsgefangenen, er glaube, dass bald die Rote Armee Richtung Berlin marschieren würde und dann wäre ja die Hitlerei beendet. All das haben die Militärrichter unter Kriegsverrat gefasst. 68 Kriegsverratsurteile hat Wolfram Wette in einer empirischen Untersuchung aufgearbeitet. Sein Fazit? Es waren meist Urteile gegen einfache, rangniedrige Soldaten. Und keiner der Verurteilten hatte seine Kameraden in Gefahr gebracht. Beispielsweise durch den Verrat geheimer Truppenstandorte an die Alliierten. Die potenzielle Gefährdung der Kameraden, besonders der CSU-Politiker Norbert Geis, hat sie immer wieder als Argument gegen eine pauschale Aufhebung von NS-Militärgerichtsurteilen aufgeführt. Er plädiert weiter für die bisherige Einzelfallüberprüfung. Ein aufwendiges Verfahren, das bedeutet, Angehörige der Verurteilten müssen einen Antrag stellen auf Streichung des Urteils. Auch dem Grundsatzurteil des Bundesgerichtshofs von 1995, in dem die Wehrmachtsjustiz als Blutjustiz bezeichnet wird, deren Richter sich eigentlich hätten verantworten müssen, widerspricht er. Wenn Sie pauschal aufheben, dann sagen Sie, alle Richter, die damals tätig waren und Kriegsverbrecherurteile gesprochen haben, waren im Grunde genommen in ihrem Amt selbst Verbrecher. Und deshalb wehre ich mich dagegen, dass man diese Leute heute ins Unrecht setzt. Das kann man so nicht machen. Man kann nicht Unrecht mit Unrecht vergelten. Ludwig Baumann bedrücken solche Aussagen. Besonders setzt ihm zu, dass kein ehemaliger NS-Militärrichter je vor Gericht stand, deren Urteile aber noch bis heute gelten. In der politischen Debatte um die pauschale Aufhebung dieser Urteile mahnt der Militärhistoriker Wolfram Wette, die Opfer der NS-Militärjustiz als solche anzuerkennen, sie wertzuschätzen, Grundsatzentscheidungen zu akzeptieren und verweist auf eine Sitzung des Bundestags im Jahr 1997. Damals hat der Bundestag Folgendes beschlossen. Der Zweite Weltkrieg war ein Angriffs- und Vernichtungskrieg, ein vom nationalsozialistischen Deutschland verschuldetes Verbrechen. Wenn wir diesen Satz zum Ausgangspunkt unserer Beurteilung nehmen, so leitet sich daraus doch ab, dass jedermann, der sich diesem von Deutschland verschuldeten Verbrechen zu entziehen versuchte, unseren Respekt heute verdient und nichts anderes.